Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Heute eine Sonderfolge, denn wir haben hier im Studio, virtuell in der Cloud, eingeladen den Björn. Hallo Björn. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Sehr schön, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Und du betreibst selbst einen Podcast namens? Right, das ist Hobbyquerschnitt. Und worum geht's denn da? Ich podcaste über mein Leben als Rollstuhlfahrer, weil ich habe so ein Blech hintern und fahre damit durch die Gegend und dachte, darüber könnte ich mal einen Podcast machen, weil ich auf der Suche war nach einem und keinen gefunden habe. Und dann dachte ich, mach mal selbst. Okay, super. Wo finden dich Hörerinnen und Hörer, wenn sie jetzt Lust haben, da mal reinzuhören? Oh, ich glaube, im Podcatcher deiner Wahl. Ich glaube, ich bin auf iTunes zu finden. Bei füt.de kann man mich finden und auf meiner Webseite kann man mich natürlich auch finden unter www.hobbyquerschnitt.de. Magst du kurz erklären, was es mit dem Namen auf sich hat? Also ich als langjähriger Hörer deines Podcasts weiß ich es natürlich, aber vielleicht fragen sich jetzt unsere Zuhörer da draußen, Hobbyquerschnitt, was bedeutet das denn? Ja, okay. Ich bin querschnittsgelähmt seit 5 Jahren inzwischen. Ich hatte so ein bisschen Pech bei so einem Arztbesuch, dem eine Spritze in den Rücken gejagt und die war nicht so gut. Bin ich dann irgendwann aufgewacht und war dann halt ein Querschnitt. Ich bin aber noch in der Lage, auf Toilette zu gehen, was für viele Querschnitte nicht mehr möglich ist. Und da hat dann eine Physiotherapeutin zu mir gesagt so, ach Mensch, dann bist du ja nur ein Hobbyquerschnitt, wenn du noch auf Toilette gehen kannst. Also ich kann tatsächlich auch noch ein paar Schritte laufen, ne? Und so ist der Name zustande gekommen und ich dachte irgendwie lustig. Und der schwarze Humor steht mir irgendwie und dann habe ich den genommen. Die kannte dich aber vorher schon, oder? Ja, die einfach mal so einen Spruch auf gut Glück losgelassen, weil dann ehrlich gesagt kannte die mich nicht. Ah, die ist ja drauf. Ich finde es aber ganz cool, weil das ist, glaube ich, auch, das hört man, glaube ich, auch ganz gut, wenn man in deinen Podcast reinhört und deswegen höre ich da auch wirklich gerne ab und zu rein. Du versuchst dir das irgendwie nicht irgendwie zu nahe gehen zu lassen oder nicht irgendwie das Leben vermiesen zu lassen dadurch, ne? Also nee, du bist genau, ziemlich aktiv. Mhm. Du hast völlig recht. Also ich habe wie vor 5 Jahren, da war ich irgendwie 48 oder 49 oder so, also quasi in der Blüte meines Lebens und hatte dann eben halt dieses Pech sozusagen und wir wollten uns aber, also meine Frau und ich, wir haben dann gesagt, wir wollen uns davon nicht das Leben kaputt machen lassen und haben wir auch nicht. Also wir leben ganz anders als vorher, aber nicht schlechter. Ja, also ich glaube, da kann sich auf jeden Fall jeder was mitnehmen aus dem Podcast. Das finde ich ganz, ganz spannend. Also nicht nur, wendet sich, glaube ich, auch sowieso nicht nur an Rollstuhlfahrer, sondern da steckt, glaube ich, echt viel mehr drin. Ja, die tatsächlich so, dass ich auf der Subscribe in Berlin war und da mit zwei gesprochen hatte und die meinten irgendwie so, du, ich weiß gar nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Und da war irgendwie so die Idee geboren, ja klar, also Leute, die nicht im Rollstuhl sitzen, wissen oft nicht, wie sie mit Leuten im Rollstuhl umgehen sollen und das ist tatsächlich auch Teil des Podcasts. Mhm. Genau, also von mir auf jeden Fall eine ganz klare Hörempfehlung. Ja, unbedingt. Ah, dankeschön. Und ich liebe deine Stimme, das muss ich auch mal sagen. Ja. Ich finde die äußerst angenehm. Ah, was für einen Podcast auch sehr wichtig ist. Und stimmt. Zwei Sachen, also A, ich glaube, meine Lieblingssache ist deine letzte Heavy-Metal-Reise, was du auf Twitter gemacht hast, sehr abgefeiert habe. Das finde ich ganz, ganz großartig. Na, danke. Und das andere, du hast uns ja schon mal live zugehört. Erinnerst du dich noch? Komm, bitte sag nein. Doch, auf dem Kongress. Genau. Also das heißt, du kennst ja auch die Regeln mit den 10 Hinweisen. Das heißt, du musst sie nicht erklären, Philipp? Und wann war Björn einer, der wusste irgendwie beim dritten Hinweis und wir haben uns einen abgequält. Ich kann mich sehr gut erinnern. Also das ist heute anders. Nee, es ist, glaube ich, wie immer. Nur meistens hören wir die Leute nicht, die sich nach dem dritten Hinweis schon denken, oh Mann. Na gut, dann Dominik, gib uns einen von 10 Hinweisen, die auf eine Person hinweisen, die nicht mehr unter uns weilt. Und los geht's. Kann man auch Hinweise geben, die nicht hinweisen? Ja, das sind halt die große philosophische Frage, die ich heute klären möchte, weil ich habe starke Zweifel, dass ihr die Person kennt, zum Einstieg. Aber ich habe gedacht, ich mache mal den Philipp Eine kurze Frage. Ist es irgendjemand in deinem Bekanntenkreis sowas wie dem Kunde, sein Mutter, sei Opa? Der ist gestorben? Ja, so ungefähr. Ich hab gerade ein Problem. Ich habe eine lebende Person vorbereitet. Oh nein. Okay. Ernsthaft? Wie weit ist die Person weg? Aber wir warten mit der Ausstrahlung einfach ein bisschen. Ja. Ich schick dir mal einen Link zu einer Website und wenn du noch ein bisschen Bitcoin hast, dann kannst du ein kubanisches Hit Squad auf ihn ansetzen. Stunde. Hatten wir nicht mal eine Webseite, wo so die Chancen, so wer als nächstes stirbt, waren? Ja. Vielleicht schauen wir da mal kurz. Also Björn, nachdem wir dich jetzt haben sehr lange warten lassen heute Abend, ist es nur fair, wenn du jetzt quasi diese Person trotzdem machen darfst und ein wenig die Regeln beugst. Aber ich finde, der Philipp sollte nochmal die Regeln erklären, oder? Weil jetzt. Ja, auf jeden Fall. Erstens, über mein Hauptwerk schrieb das Time Magazine, es habe eine Wirkung wie eine Atombombe. Andy Warhol. Oppenheimer. Oh Mann. Das wäre ziemlich geil. Das wäre echt super, wenn ich euch mit dem Hinweis quasi in die Irre führen wollen würde. Der Erfinder der Atombombe. Björn? Ich hätte jetzt Einstein gesagt, aber... Schon wissen, ja. Puh. Na gut, also wenn ich euch wirklich noch einen zweiten Hinweis geben muss, dann mache ich das halt. Ich bräuchte noch einen zweiten. Okay, nach mir ist eine Skala benannt. Da hatten wir auch schon mal einen. Das war der Herr Fahrenheit. Ui, eine Skala, da gibt es natürlich aber schon die ein oder andere, von daher puh. Da müsste man da noch die Domäne dazu wissen. Also ist es Physik, Mathematik, das einfach und so weiter. Ja. Ja, also bei mir würde ich ja tendenziell auf Schauspiel tippen. Ja, dann, auf jeden Fall. Eine Schauspielskala. Oder ein NFL-Player. Von Dumpfbacke in der schrecklichen Familie bis zu Robert De Niro. Ist Skala nicht so eine grandiose A Cappella-Band? Keine so eine Gesangstruppe, doch, da gibt es die covern irgendwie eine Skala ist auch ist das nicht auch ein Opernhaus? Ja, yeah, tatsächlich. Ja, ja, ja, ja. Ich glaube, wir sind da auf einer ganz heißen Spur, Dominik, oder? Also, das ist vor allen Dingen eine super Spur, auf der du da bist, Björn. Mit dem Hinweis Nummer 3 werde ich dich da deutlich davon abbringen. Ich war Professor für Zoologie an der Indiana University. Also, denk mal drüber nach. Skala, wenn der Dominik schon so schnell, so spezifisch wird, dann muss es wirklich jemand sein, den wir nicht kennen. Eine Skala. Zoologe und dann eine Skala, das ist schon spannend. Danke, Philipp. Deine Worte wärmen mir das Herz. Gute Person. Warte mal ab. Die war im Time Magazine und Professor. Ja. Ich glaube, das an sich schränkt das fällt noch nicht so krass ein. In meinem Kopf ist gerade der Link von Indiana und Professor zur Atombombe entstanden und jetzt habe ich den ganz schönen vierten Teil von Indiana Jones vor Augen und den Das tut mir wirklich aufrichtig leid, dass ich diese Assoziation geweckt habe. Es hilft mir aber nicht weiter. Viertens, ich bin einer der größten Aufklärer des 20. Jahrhunderts. Ah, ist es Kinsey? Ja. Arschloch. Entschuldigung. Wow, danke schön. Ich habe noch so schöne Hinweise gehabt. Ja, tatsächlich. Kennst du auch den Vornamen? Alfred? Ja, ich bin schwerstens begeistert, Philipp. Ist es Alfred? Kennt ihr den? Alfred Kinsey? Kann ich den gerade mal googeln? Kenne ich überhaupt nicht. Ja, das habe ich mir vermutet, aber ich habe nicht mit dem enormen Wissen von Herrn Philipp Weismann gerechnet. Tatsächlich, ich bin über die Skala drauf gekommen. Fünftens, ich führte als erster im großen Stil statistische Erhebungen über einen bestimmten Forschungsbereich durch. Sechstens, mein Fragenkatalog, 500 Posten. Siebtens, einige der Fragen, welche Stellung bevorzugen Sie? Häufige Gegenfrage, da gibt es mehrere. Oder woran denken Sie beim Onanieren? Achtens, 1936 wurde ich gebeten, Eheberatungskurse für Studenten abzuhalten. Es zeigte sich, dass so gut wie keine Daten über das Sexualverhalten des Säugetiers Mensch gab und viele Schriften aufgrund rein philosophischer Überlegungen teilweise sehr obskure Schlüsse zogen. Ich musste handeln. Der hat dann quasi zum ersten Mal im ganz, ganz großen Stil Befragungen zum Sexualverhalten von Menschen durchgeführt. Und wenn man den bei Google eingibt, dann ist die sechste Headline Alfred C. Kinsey und seine pädokriminellen Helfer, der Kinsey-Report. Ja, das ist alles eine Verschwörung. Nein, aber das ist echt zutiefst beeindruckend, weil vorher ist halt alles noch mega konservativ und es wurde halt einfach von der Kirche übernommen und so weiter und so fort. Und jetzt Hinweis Nummer 9, ich war einer der Auslöser der sexuellen Revolution in den 60er Jahren. Als ich 1956 starb, konnte ich dies jedoch nicht absehen und sah mein Ziel, die sexuelle Revolution, als gescheitert. Das Witzige ist tatsächlich, der hat zwei große Reports gemacht. Einmal über den Mann. Das war schon ziemlich, oh mein Gott, es gibt Homosexuelle, es gibt Menschen, die onanieren, es gibt sonst wie, es gibt Menschen, die Sex vor der Ehe haben, das war schon hart, aber Hinweis Nummer 10, solange es bei meinem Forschungsergebnis um das Sexleben der Männer ging, konnte man auch im prüden Amerika der Nachkriegszeit den Tabubruch einigermaßen verkraften. Als ich 5 Jahre später aber aus tausenden Gesprächen über die Frauen veröffentlichte, liefen nicht nur konservative und religiöse Gruppen Sturm. Bis dahin galten Frauen gemeinhin als sexuell desinteressierte Wesen. Dass sie heimlich in Gedanken eigene Lustfantasien und Wünsche formulierten, war für Millionen Männer damals schwer vorstellbar, nicht nur in den USA. Und dann hat ihn wirklich, ist ihm der Geldhahn zugedreht worden, weil er quasi publik gemacht hat, dass die Frau auch ein sexuell denkendes Wesen ist. Und dann ist er nach Deutschland und hat den Hausfrauenreport gedreht. Wahrscheinlich. Es gibt auch da, Philipp, einen Film, da spielt ihn Liam Neeson. What? Und eine Szene, die mir da im Gedächtnis geblieben ist, also er tut da mit seinen ganzen Helferlein halt tausende von Fragebögen ausfüllen lassen und besucht dann Menschen, die halt irgendwie außergewöhnliche Sexualität haben und so weiter. Und da trifft er jemanden. Ich habe im Vorfeld leider die ganze Szene nicht gesehen, sondern nur einen Teil, von dem ich gleich auch noch erzähle. Er trifft jemanden, der hatte mit seiner kompletten Familie Sex, mit Männlein, mit Weiblein, mit Tieren, mit allem Möglichen. Also der war total hypersexuell. Okay. Und der konnte in 10 Sekunden von 0 auf 100 masturbieren. Und das gibt's auf YouTube, kann ich gerne verlinken. Also halt. Ah. aus dem Film. Aber da seid mal froh, wenn ihr von sowas nicht gepeinigt seid. Aber ja, fand ich interessant und den kennt fast niemand und ich finde, dass man den kennen sollte und Chapeau an den Kollegen Weißmann. Merci beaucoup. Und es tut mir leid. Das muss ich aber auch sagen. Dankeschön, Dankeschön. Und es tut mir leid, dass meine Gefühle so mit mir durchgegangen sind. Philipp, ich hab dich lieb. Alles gut, alles gut. Okay. Ich muss aufpassen, dass ich nicht den Titel vorlese. Er ist groß, drüber ausgedruckt. Aber heute ist das Praktische, wir sitzen nicht am gleichen Ort, von daher, ach schön, kann ich mich da ganz entspannt zurücklehnen. Aber es geht los. Hinweis Nummer 1. Mein Großvater verstarb 1904. Kurze Zeit darauf musste meine Familie aus Geldmangel unser Haus aufgeben und in eine Pension ziehen. Darunter litt ich so sehr, dass ich Suizidabsichten hegte. Aber ist es wirklich billiger, in der Pension zu wohnen, als im eigenen Haus? Ich glaube, das ist ein bisschen ein größeres Haus. Ich vermute auch so mit schäbige Dienerschaft Pension. Und, ja. Der Udo Lindenberg wohnt nach wie vor im Hotel, gell? Ja. Witzigerweise kenne ich jetzt auch jemanden, der im Hotel lebt. Was? Okay. Wer? Udo Lindenberg. Ein Kumpel von mir ist im Vertrieb. Und der wohnt unter der Woche jetzt im Hotel, weil die Firma, wo er arbeitet, dem Tübi, dem Besitzer, gehört auch ein Hotel unter anderem. Ah. Und da ist es quasi günstiger, den permanent in einem 4-Sterne-Hotel pennen zu lassen, als ihm eine Wohnung zu stellen. Oder das hat er halt irgendwie mitverhandelt. Aber finde ich auf jeden Fall interessant, dass ich das sagen kann jetzt. Aber ich habe keine Ahnung, was die Lösung ist, Philipp. Ich habe auch keine Idee. Okay. Vielleicht der Hinweis Nummer 2. Kurz nach dem Tod meiner Mutter lernte ich auf einer Tagung die 7 Jahre ältere Sonja Green kennen. Wir heirateten trotz Protest meiner Tanten. Meiner Tanten? Ja. Okay. Ist es vielleicht seine Cousine, die er zum ersten Mal kennengelernt hat? Oder sein Onkel? Oh. Sein Onkel namens Sonja Green. Kann ja sein. Hm. No lo sé. Okay. Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Bis kurz vor Schluss. Pass auf, sonst glaube ich es noch. Okay. Hinweis Nummer 3. Der Grund für ihren Protest, ihrer Meinung nach, beziehungsweise der Meinung von den beiden, war das Ganze eine sogenannte Mésalliance. Das ist Französisch für eine Missheirat. Und damit bezeichnet man, wenn man nicht standesgemäß heiratet. Denn sie war eine ukrainische Jüdin und Besitzer eines Hutgeschäfts. Obendrein hatte sich ihr Mann aus erster Ehe das Leben genommen. Ja, also in ein Hutgeschäft kann man echt auch nicht einheiraten. Das geht nicht. Wie soll man das unter einen Hut bringen? Oh Gott. In dem Alter eine selbstständige Frau. Wahnsinn. Ja, ne? Ich habe aber trotzdem keine Ahnung, wer das ist. Philipp, das führt zu nichts. Tja, vielleicht mal mit Hinweis Nummer 4. Doch wir kamen zusammen und zogen gemeinsam nach New York. Anfangs waren wir sehr enthusiastisch über unser neues Leben und die Stadt. Doch kaum war der anfängliche Enthusiasmus verflogen, kamen die Probleme. Sonja verlor ihr Geschäft und war gesundheitlich in sehr schlechtem Zustand. Die hat ihr Geschäft mit nach New York genommen? Das ist ja verrückt. H.P. Lovecraft. Richtig. Es war H.P. Lovecraft. Sag mal. Ich habe neulich gerade gegoogelt, oder? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe neulich eine Doku gesehen. Wow, ich bin schwer beeindruckt. Ja, jetzt komm, sag's auch zu mir. Toll. Hat er doch gerade. Richtig toll. Cool. Nein, das wäre die Retourcoachin von vorhin. Ach Quatsch. Blöder Pupskopf, was mir meinen tollen Charakter. Nein, nix. Ja. Ich freue mich. Der Philipp hat einfach viel zu viel Niveau. Ach Quatsch. Ja, mach weiter. Das ist nämlich ein ziemlich faszinierendes Leben. Oh ja. Hinweis 5, um die restlichen auch noch vorzulesen. Um für das Einkommen beizutragen, zog ich dann nach Cleveland um, um mich dort, naja, mehr oder weniger schlecht von Job zu hangeln. Leider eher von Misserfolg zu Misserfolg und zur Arbeitslosigkeit. Gequält wuchsen meine Ressentiments gegen Fremde und Ausländer immer mehr und mehr, bis hin zur panischen Angst, Ängsten, Panikattacken und Fremdenhass. All das machte die Suche nach Arbeit natürlich noch schwerer. Hinweis 6. Einige Jahre später einigten wir uns auf eine Scheidung, die jedoch nie vollzogen wurde. Ich zog auch aus finanzieller Not zurück zu meinen Tanten. Hinweis 7. Ich betrachtete mich selbst stets als eine Art Aristokrat, trotz meiner immer ärmlichen Lage. Lieber hungerte ich, als mich für niedere Arbeiten herzugeben. Ich wäre wohl lieber gestorben, als Lohnschreiber zu sein oder gar Groschenromane zu verfassen. Hinweis Nummer 8. Verehrer meiner Werke stellten mir nach meinem Ableben an Darmkrebs einen eigenen Grabstein mit der Aufschrift I am Providence auf. Hinweis 9. Fans zitieren heute gerne aus meinem Werk. That is not that which can eternal lie, and with strange aeons even death may die. Hinweis 10. Es gibt ein Pen-and-Paper-Spiel, welches auf meinen Werken basiert. Derzeit in 7. Auflage, beziehungsweise Ausgabe. Ich glaube, jetzt hätte ich auch eine Idee gehabt. Ja. Und der Bonushinweis, wenn er bis dahin nicht drauf gekommen wird, Zeit meines Lebens hegte ich Abscheu vor Meeresgetier. Ja, aber sehr schön erraten. Witzig, weil er hat ja quasi diesen Cthulhu-Mythos unter anderem geschaffen, wo er am bekanntesten ist dafür. Mhm. Auf dem viel moderner Horror mit entsteht. Und was wollte ich sagen? Da ist ja diese das ist ja so ein tintenfischartiges Wesen. Mhm. Das ist für ihn quasi der totale Albtraum, halt dieses Fischige. Und deswegen hat er das so gezeichnet, in Anführungszeichen, oder zeichnen lassen. Und es gibt keine richtige oder falsche Aussprache von Cthulhu. Weil das kein menschlicher Laut ist nach seiner eigenen Definition. Du kannst es nicht verkehrt aussprechen, weil du es als Mensch eh nicht aussprechen kannst. Ach, deswegen das hat er sagst du das hier so souverän. Also deswegen, ja, Hammer, oder? Ob man dann Cthulhu oder Cthulhu sagt. Komplette Furcht von Nerds. Aber das mit dem modernen Horror, das möchte ich mal so in Frage stellen. Hast du das mal gelesen? So Dinge aus diesem Mythos? Aus diesem, das sind ja ganz er viele. Er hat halt ganz unglaublich viele Leute inspiriert. Also wenn du mal hier die Guillermo del Toros der Welt sprichst. Da, die aber das sind ja halt so immer ganz, diese ganz viele, dass halt Lovecraft da dabei ist, oder wenn du das neue Bloodborne oder was, das Spiel, da ist dann auch sehr schnell Lovecraftian Horror gelesen. Ich finde den Horror nämlich sehr eigen, und ich würde mir tatsächlich wünschen, das mal wieder neu zu interpretieren, so, ne? Das sind ja immer diese alten Monster aus den Urzeiten mit diesen schrecklichen Grauen, die sich dann teilweise aus dem Meer erheben und teilweise sonst woher kommen. Und dann auch immer irgendwie, dann spielt Wahnsinn, glaube ich, immer eine große Rolle. Nee, ich finde, also das Spannende an diesem Mythos und diesem ganzen Universum, das er aufbaut, ist ja eigentlich gar nicht, dass da jetzt irgendwie spezielle Monster drin sind. Die sind spannend und cool geschrieben und auch beschrieben. Aber das Spannende dran ist ja eigentlich, dass die Menschheit in seinen Geschichten immer dargestellt wird als ein, ja, die sind da so ein Staubkorn und so ein Ball im Spiel von diesen großen Alten. Genau. Und die Menschheit ist eigentlich völlig unbedeutend. Und ob die mal ausgelöscht wird oder nicht, das ist so völlig willkürlich. Ich glaube, das ist es, was es eher ausmacht. Genau, und sowas sehe ich halt in modernem Horror so eigentlich gar nicht, so in der Form. So, deswegen hat mich jetzt deine Aussage kurz irritiert. Aber ja, viele haben sich das natürlich als überhaupt als Anlass genommen, in den Horror oder im Horror-Genre überhaupt irgendwas zu machen. Ja. Björn, kennst du ihn? Du, ich bin, überhaupt nicht. Okay. Ich bin so wenig in Popkultur bewandert, merke ich gerade. Oh nein. Dafür hast du doch mich. Ach, super. Aber da habe ich jetzt große Hoffnungen auf den du vorbereitet hast. Oh ja. Runde 3, würde ich sagen. Nachdem sich die anderen beiden hier die Bälle so zuspielen. Ja, sehr schön. Ja, Wahnsinn, also, ne? Björn, deine Person lebt noch, oder hast du jetzt die Kubane erreicht unterdessen? Ich habe, vielleicht war ich auch deswegen so still. Yogi Löw! Also, Yogi, entweder hast du dir... Richtig, verdammt. Entweder hast du schnell jetzt eine neue Person... Ich habe noch eine neue Person mir ausgesucht irgendwie, und die lebt tatsächlich nicht mehr. Oh, ist es Kurt Cobain? Es ist nicht Kurt Cobain, nein. Das der Hinweis, das habe ich im Vorfeld via Twitter abgeklärt, dass der Gag in einer vorherigen Folge verbraten worden ist. Das mit Kurt Cobain? Ja. Aber du hast logischerweise... Aber Yogi Löw ist es auch nicht, weil ich bin mir nicht ganz sicher, dass er noch lebt, aber ich hoffe es. Björn, ich mache jetzt mal den Lou Reed, den Sänger. Wie heißt deine Band von Lou Reed? Ach, die uralten. Ach Gott, wie heißen sie denn? Ja. Der Bruder von Lou Vega. Schnell nach. Der ehemalige Sänger von Velvet Underground. Und der ist ein ultra exzentrischer Mensch. Und ich habe mein Interview gelesen in der Galore, in das so ein Interviewmagazin, was eine Weile gab. Ich weiß nicht, ob es einen Moment gibt. Und die haben dann so ein Disclaimer am Anfang und so. Wir haben beschlossen, dieses Interview so abzudrucken, wie es stattgefunden hat, und machen sie sich ihr eigenes Bild von diesem Menschen. Und im Wesentlichen ist es halt spätestens ab der Hälfte einfach nur noch eine einzige Beschimpfung des Interviewers, wie er es wagen kann, hier ihn zu seiner neuen Platte zu befragen, wo er nicht, offensichtlich nicht im Kontext seines Gesamtwerkes es beurteilt. Und das Gesamtwerk ist irgendwie 18 Bände, Gedichte. Oder, also halt wirklich so maximale Exzentrik, und das ist eben so ein Mensch. Es gab kürzlich eine Zeitung, die hat auch sein Interview abgedruckt. Da ging es darum, dass die mit einem Politiker geredet haben. Und der hat einfach nur gesagt, so, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ja, aber wie ist denn das und das Thema? Ja, bitte machen Sie wann anders einen Termin, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ja, und das Thema, ich habe doch jetzt gesagt, ich habe keine Zeit. Und das war das Interview, und das haben sie 1:1 abgedruckt. Das ist auch so absurd. Ich habe tatsächlich auch ein, wo wir gerade von Exzentrikern reden, irgendwie. Jetzt in Hamburg, habe ich im letzten Podcast auch erzählt, irgendwie ein Kinofilm gegeben, wo ein Schwerstbehinderter die Hauptrolle spielte. Und dann wurde auch von der Kulturbehörde bzw. von der Filmförderung eingeladen, man könne dann zu dieser Aufführung kommen und mit Regisseur, Produzentin und, also Regisseurin, Produzentin und Schauspieler auch sprechen. Dummerweise ist das Kino nicht barrierefrei gewesen. Ah. Bitte gehen Sie bitte zurück auf los, ziehen Sie keine Bildung auf. Das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert. Daraufhin habe ich dann mit der Kulturbehörde hier in Hamburg telefoniert, und eine Dame dort gab mir dann den Hinweis, dass das Kino, das ist Abaton-Kino hier in Hamburg, eins der führenden Arthouse-Kinos in Deutschland irgendwie. Deswegen sollte der Film da auch gezeigt werden, weil das natürlich für den Film gut ist, wenn das da gezeigt wird, dass das Kino umgebaut wird. Und die Dame wusste jetzt nicht genau, ob es eventuell barrierefrei umgebaut wird. Ich sollte doch mal den Geschäftsführer danach fragen. Und dann habe ich den angerufen und habe dem gesagt, schönen guten Tag, ich habe eine Frage. Ich bin Rollstuhlfahrer und wollte wissen, ob, und dann kam ich nicht mehr weiter. Dann hat er mich gefühlt 25 Minuten beschimpft. Was? Wow. Weil ich mich ja darum kümmern könnte, dass der Film auch in anderen Kinos gezeigt werden kann und ob ich ein Kulturverhinderer sei und also es war wirklich schlimm. Was? Wow! Ja, ja. Und ganz zum Schluss konnte ich ihm dann tatsächlich noch meine Frage stellen und zwar die irgendwie, dass ich wissen wollte, ob der Umbau in dem Kino zu einer Barrierefreiheit führt und das hat er dann verneint. Das klingt nach einer unglaublich sympathischen Figur. Ja, das, also das Gespräch war wirklich schön. Also ja, ich habe hier so gesessen mit meinem Telefon und dachte so, also ungefähr so muss sich der Interviewer von Lou Reed gefühlt haben, glaube ich. Ach ja, diese Menschen sind schon ja, Menschen sind toll. Manchmal. Ja, manchmal. Also jetzt nochmal ganz kurz. Wir haben jetzt, es geht um jemanden, der tot ist jetzt. Ja, genau. Ich habe jetzt tatsächlich noch jemanden gefunden, der tot ist, irgendwie, den ich verehre und den. Schnell noch jemand ums Eck gebracht. Aber genau. Weshalb ich die Lou Reed-Story eigentlich erzählt habe, genau, halt hier. Jetzt rätsch her wieder du rein. Du kennst unser Gesamtwerk nicht wahr? Nee, stimmt. Das kann sein, dass er quasi in der Vergangenheit schon dabei war. Ach so, nee, nur, der Philipp, ach so, deswegen, ja, nee. Ja. Ich habe eben auch nochmal schnell, Philipp hatte mir eine Liste geschickt irgendwie, okay. Und ich hoffe, er ist okay, nicht verstanden. Drin. Cool. Super. Oh, jetzt habe ich es schon verraten. Ich bin ein R. Oh, aber dann hätte ich echt eine Chance, wenn der schon mal da gewesen wäre. Aber auch nur, wenn du die Liste offen hast, oder? Ja, nur eine kann kleine. Ich kann ja auch beide machen. Ich kann dann, ja auch beide machen. Oh ja. Lass mal knacken, Björn. Ja, genau. Ich lass mal los jetzt. Also ich bin ein unter anderem ein Bühnen- und Kostümbildner gewesen. Okay. Ui. Giga. Ja, ich habe den als Kind echt verehrt. Also Wahnsinn, der Typ war echt großartig. Moment, war das jetzt Giga? Nee. Ah, okay. Entschuldigung. Ich habe jetzt mal einen kurzen Moment gedacht, so, was? Nee, das, so schnell geht's nicht. Nee. Ihr dürft euch natürlich von meinen Fragen oder von meinen Hinweisen nicht auf die falsche Fährte lenken lassen, ist ja klar. Ne? Okay, ich weiß, wer es nicht ist, wer es aber sein könnte. Und das wäre, ja, pass auf. Und zwar, das ist der Sänger von Erasure. Nee, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Person, die ich ausgesucht habe, ist kein Sänger, auch wenn mein Podcast das vielleicht suggerieren könnte, weil ich ja ganz viel mit Musik zu tun habe. Mhm. Nein. Okay. Mein zweiter richtig fieser Hinweis ist, ich war auch schon mal Honorarprofessor. Ui. Okay, also Bühnenbildner und Professor. Genau. Aber vermutlich ist er für nichts davon bekannt. Na gut, Honorarprofessor heißt ja nicht, dass du allzu viel wirklich gelehrt hast, sondern dass du ehrenhalber was kriegst. Richtig, ja, aber dass du irgendwas geleistet hast in irgendeinem Bereich. Genau, oder halt anerkannt wirst von irgendjemand. Ja, ja, also von mir unbedingt. Also. Nee, ich glaube, wir brauchen da noch was. Ja. Ja. Ich habe nicht nur deutsche Fernsehsendungen gemacht, sondern ich habe auch Kinofilme gedreht, in denen ich auch selbst mitgespielt habe. Kinofilme gedreht, in denen er selbst mitgespielt hat. Hui. Thomas Gottschalk. Helge Schneider. Aber Moment, die leben alle noch. Ja, ja, nee. Didi Haller. Also beide sind großartig. Ich habe als Kind Thomas Gottschalks Kinofilme gesehen. Die Supernasen. War gerade zuletzt bei Helge Schneider im Konzert. Also, oh, schön. Auch, ich verehre beide sehr. Nein, also nee, nur den einen. Ja, seit Thomas Gottschalk twittert, ist er auch irgendwie nicht mehr dasselbe. Ist nicht ernst zu nehmen, ne? Nee. Das mit dem Internet, das ist auch nicht für jeden was. Nee. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich muss leider auch noch völlig passen. Meine Werke beschäftigen sich hauptsächlich mit zwischenmenschlichen Kommunikationsstörungen. Das wow. Klingt schon mal gut. Warte mal, zwischenmenschliche Kommunikationsstörungen. Hier, dieser, Wie heißt der denn? Der verstaubt. Lars von Trier? Nee, der lebt auch noch, der oder? Nein, Mensch, wie heißt denn der Skandalregisseur? Ganz allgemein. Ganz allgemein. Ich weiß, wie er aussieht, mir fällt gerade auch nicht ein, wie er heißt. Der hat doch irgendwann was für MTV gemacht, sogar. Schlingensief. Schlingensief, genau. Also Schlingensief hätte es wirklich sein können. Und ich aber der ist nicht bin in deiner Kindheit. Ich bin wirklich traurig, dass der schon tot ist. Mm. Ja. Ich fand dieses Konzept mit seinem Wir machen ein Land, wenn drei Leute zusammenstehen, irgendwie toll. Wie heißt denn der Regisseur von Angst, Essen, Seele auf? Wie heißt er denn? Keine Ahnung. Ist er das? Nee. Okay, gut, dann muss ich nicht überlegen. Hm. Ja, er hat ja auch selber mitgespielt. Dann noch. Ich merke schon, er hat auch mitgespielt. Na, es war ja der Hinweis, er hat in seinen Kinofilmen selber mitgespielt. Das ist echt, das ist eine harte Nummer. Also wirklich selber mitgespielt. Na gut, ich meine, der Einzige, der mir jetzt noch einfällt, wäre so ein Alfred Hitchcock. Weil der immer sein eigenes Cameo in seinen eigenen Filmen hatte. Stimmt, aber das... Stimmt. Ja. Nee, ist aber nicht Hitchcock. Also, ja. Hätte mich jetzt auch sehr verwundert, aber... Ich war jetzt bei Rob Zombie, aber ich glaube, der lebt auch noch. Und er war in der Jugend... Soll ich mal was sagen? Nicht. Ganz kalt, Leute. Ganz. Oh, sehr gut, sehr gut. Das ist ganz normal. Das ist ein bisschen unser Stil. Ja, wir wollen ja, dass die Leute... Vielleicht sind meine Hinweise auch nicht gut genug. Nee, das passt schon. Nee, wir wollen ja, dass die Leute, die zuhören, auch was davon haben. Ja. Auf welchen, also du hast ja auf dem Kongress, Björn, offensichtlich die Person, die es zu erraten galt, schon so früh gewusst, weil du reingerufen hast wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, wen hattest du denn da erraten? Weißt du das noch? Weißt du was, ich weiß es nicht mehr. War das mein Hinweis oder war das einer von den anderen beiden? Helf mir auf die Sprünge, es war Don't Go Where the Huskies Go, Don't You Eat That Yellow Snow von, wie heißt du denn? Frank Zappa hattest du da. Ja, genau. Und wir standen da wie die letzten Dödel und haben gedacht, wer, was, wie? Wir wissen ja, aber doch nicht. Das ist immer dasselbe, wenn man selber raten kann, dann wissen wir immer sofort, ne? Irgendwie so. Ja. Ja. Aber, also bei dir sind wir jetzt alle gerade noch blank. Okay, dann gebe ich mal den nächsten Tipp. Das Wappentier meiner Familie ist ein Vogel. Victor von Bülow. Alias richtig. Loriot. Ja! Sehr gut. Da. Oh, ich hätte es nicht gewusst, dass es ein Vogel ist, das Wappentier, aber dass überhaupt ein Wappentier hat, das passt einfach zu Loriot. Aber Björn, du, wenn du nicht schon einen Platz in meinem Herzen hattest, hast du ihn spätestens jetzt, weil ich liebe Loriot. Oh ja. Ich bin meinen Eltern so dankbar. Wir hatten damals eine der ersten Betamax-Videorekorder. Und da wurden die Fernsehserien von Loriot drauf aufgezeichnet und mein Bruder und ich haben das so häufig geguckt, dass wir die vorwärts und rückwärts mitsprechen konnten. Ein Klavier. Ich kenne ja die ganzen klassischen Sketche und ich kenne die Filme. Papa and the Porters, den Film zum Beispiel, den liebe ich, den habe ich die Tage erst wieder zitiert. Der Junge freut sich doch, wenn er Papas Mantel kriegt. Aber ich habe die Fernsehsendung tatsächlich nicht in der Gänze gesehen, das muss ich mir irgendwann nachholen. Ja, das muss man unbedingt machen. Ich finde ja, den besten Sketch, den er gemacht hat, war, Sie er selber in einer Fußgängerzone mit einem Mikrofon in der Hand steht und mit so einem WDR-Puschel drauf und dann einer älteren Dame das Mikro unter die Nase hält mit den Worten, schönen guten Tag, ich komme vom deutschen Fernsehen und sie antwortet, oh, das tut mir leid, ich habe gar kein Kleingeld dabei. Das ist schön. Fantastisch. Die restlichen Hinweise bitte. Ja, die kann ich noch sagen. Ich hätte euch noch mit, ich bin mit 87 Jahren 2011 verstorben, habe mit meiner Großmutter und meiner Urgroßmutter. Die Zeit habe ich aufgehoben zum Beispiel. Ich habe neulich ausgemistet, weil ich umgezogen bin, aber das ist tatsächlich eine der Dinge, die ich nicht weggeschmissen habe, das Cover, als Loriot starb. Also du meinst von der Zeitung, die Zeit? Die Wochenzeitung, die Zeit. Mhm. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, gar kein Problem. Noch so ein nichtssagender Hinweis wäre gewesen, ich habe mit meiner Großmutter und meiner Urgroßmutter in Berlin gelebt. Mhm. Meine Biografie musste vom Markt genommen werden. Was? Ja. Das da gab es irgendwie rechte Probleme. Ah, deswegen. Okay. Also die hatten irgendwie Urheberrechtsverstöße in der Biografie, deswegen durften sie nicht, durfte die nicht auf dem Markt bleiben. Ja. Dann habe ich noch, nach dem Krieg arbeitete ich in als Holzfäller in Solingen. Ach, was? Das ist ja Hammer. Das hätte ich, auch hätte ich jetzt wirklich nicht dann hättest du, ja, genau. Ja. So, und als letztes hätte ich euch verraten, dass ich Möpse verehre. Und damit meine ich selbstverständlich die Hunde. Ja, also das mit dem Holzfäller, das wäre tatsächlich einer der ersten Hinweise gewesen, weil du solltest eigentlich immer wahrscheinlicher, dass das erraten würde mit jedem Hinweis. Und bei Nummer 9, ich habe als Holzfäller gearbeitet, wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Nee, überhaupt. Aber ein Leben mit Möpsen ist möglich, aber ohne. Quasi nee, ein ohne Leben Möpse. Ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Genau. Ja. Ich fand ja auch herzzerreißend, als seine langjährige Bühnenpartnerin Evelyn Hamann verstorben ist und er in so einem, naja, so einem Art Nachruf in die Kamera noch sagte, so deine Einsätze waren immer perfekt, immer auf den Punkt, nur dieses Mal warst du zu früh dran. Das war echt der Moment, wo ich gedacht habe, so ui. Da fängt man an zu schlucken, ne? Oh ja, oh ja. Ja, sehr cool, Björn. Ich fand ja auch die Szene in dem Flugzeug so cool, wie die, wo Loriot und Evelyn Hamann nebeneinander sitzen und Rilke zitieren. Und dann der Dritte in der Reihe meinte, ich kenne auch ein Gedicht. Ich muss die Nase meiner Ollen an jeder Grenze neu verzollen. Charming. Und die beiden dann völlig konsterniert den anguckten und überhaupt nichts mehr sagen konnten. Aber ich finde, Loriot ist wirklich, also das ist die Basis meines Humors, glaube ich. Großartig. Ja. So. Ja, wollt ihr noch wissen, wen ich noch vorbereitet hatte? Ich bitte darum, aber die Frage ist, ob wir nicht mal eine Ausnahme machen zur Feier des Tages. Ja, und komm. Das tun. Also komm, da bin ich wurscht, bestens dann dafür. Wir verkaufen es einfach als Outtake. So, jetzt kommt noch ein langes Outtake. Ja, okay. Dann, okay. Angekündigte Outtakes. Die neue Erfindung von Jürgen. Sehr gut. Sehr gut. Also mit euch macht Podcasten total Spaß. Also, mein erster Hinweis. Immer diese Unterstellungen. Mein erster Hinweis, ich habe in den 90er Jahren in der Fußball-Bundesliga gespielt. Rudi Völler. Toni Polster. Falsch. Pierre Littbarski. Ich bin auch mega. Kann jetzt noch Stunden so weitergehen. Das kann Stunden so weitergehen, weil es ist völlig kalt. Sehr gut, weil Sportler keinen Plan. Das ist gut. Der Frosch? Der Frosch? Nein. Wer ist denn der? Dieben Hirsch. Jetzt muss er wieder hier Insider, Fußball-Insider-Wissen raushängen lassen. Okay, dann bitte. Achso, ich dachte, wir hätten uns vorhin schon auf Jogi Löw geeinigt. Der hat tatsächlich in den 90er Jahren, glaube ich, gespielt. Ja, der, bei Stuttgart, ne? Ich Stuttgarter Kickers, glaube ich keine auch. Keine Ahnung von Fußball, aber ich glaube, das habe ich mal irgendwo gehört. Freiburg hat er, glaube ich, auch. Aber ja, ich so, nenne Namen. Ganz traurig ist jetzt mein zweiter Hinweis. Mein Bruder wurde ermordet. Wow. Okay. Hilft jetzt hat man so eine gute Stimme, nee. Björn. Nee, aber jetzt, ja, genau. Jetzt sind die ganzen dummen Sprüche hier. Ich ziehe sie nachher noch wieder hoch. obwohl ich noch lebe, habe ich schon eine Autobiografie geschrieben, obwohl das ist ja auch schwierig, wenn man tot ist, glaube ich, ne? Ja, das bringt so ein, zwei Probleme mit sich dann. Ne? Ja. Boah, wer könnte denn das sein? Vor allem in der Bundesliga gespielt haben. Moment, also explizit Fußball-Bundesliga? Ja, ja, okay, ich habe gesagt, okay. In 90er Jahren in Fußball in der Bundesliga. Oh, okay, okay, nur nochmal in Erinnerung zu rufen, weil es gibt ja noch andere Bundesligen, aber okay, wirklich klar. Fußball, okay. Völlig richtig. In meinem Kopf geht gerade sinnbildlich durch, wie viele Fußballer aus den 90er Jahren sowohl Philipp als auch Jürgen gerade in ihrem Kopf durchgehen. Ich wollte gerade sagen, bei mir sind es zwei. Lothar Matthäus und keine Ahnung, Rudi Völler. Und Dominik hat gerade so seinen Mind Palace offen und schiebt so die Mannschaften durcheinander und sortiert sie neu. Ich bin so Matrix-mäßig, wo jetzt die Datenbanken durchgehen, so drrr, drrr, drrr. Ja, aber ich werde ab und zu einfach mal einen Name droppen, nur dass ich so tun kann, als wüsste ich was von Fußball. Nee, Andreas Köpke. Gar nicht so. Auch, ich sag mal ganz kalt, ich habe meine Wurzeln in Afrika. wäre dann mein vierter Hinweis. Ui. Es könnte ja auch eine Frau sein, das haben wir noch nicht geklärt, ne? Ist es der zum schwarzen Schiedsrichter gemeint hat, wir Schwarzen müssen zusammenhalten? Nee. Was ich eben gerade gehört habe, ne, das war. Also es ist eine Frau. Schon mal okay. Ganz gut. Also trotzdem seid ihr völlig falsch. Also. Es ist weder Mann noch Frau. Nee, das will ich nicht sagen. Aber, Moment. Also, nee, das ist schon eindeutig. Das Geschlecht ist eindeutig. Ich wollte gerade sagen, war mal ein Mann und ist jetzt eine Frau. Nee. Oder Lilo Wanders, die damals in der eigenen Bundesliga, die sie selber aufgestellt haben, für Drag Queens gespielt hat in den 90ern. Du meinst, also, es gab eine eigene Drag-Queen-Bundesliga? Das kann ich mir nicht vorstellen. Finde ich aber großartig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr meinen letzten Hinweis irgendwie verstanden habt, weil ich bin der Meinung, Lilo Wanders hat keine Wurzeln in Afrika. Weiß ich nicht. Vielleicht hat ihr, na gut, aber Moment, das ist ja die Frage, ne? Ist es die Person, die da die Wurzeln hat, oder die Kunstfigur? Weil der könnte man ja sagen, so, ah ja, da stelle ich mir vor, das ist, die kommt eigentlich aus Südafrika und deren Vater war dies und deren Mutter war das und hat die und die Backstory, also so eine erfundene Geschichte für diese Kunstfigur. Sie könnte ja auch einfach einen Baum in Afrika besitzen. Was? So Roots und so. Ich habe Wurzeln in Afrika. Oder ein Stück Ingwer kaufen und dann dort liegen lassen. Oh Gott, bitte weiter. Entschuldigung, zwei Stücke Ingwer. Gut. Ich bin Schauspielerin, Musikerin. Ja, und Musikerin, genau. Also jetzt habe ich ja schon deutlich einen Hinweis gegeben, ja, das stimmt. Jetzt das Geschlecht angeht. Ne? Spare ich mir auch Anthony Yeboah. Ja, kannst du dich sparen. Obwohl Fußballer ja auch immer Schauspieler sind, ne? Ja, das stimmt. Nicht immer Frauen. Wie heißt denn die sehr schrille Sängerin, von der, du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael ist, wie heißt sie denn nochmal? Eine sehr exzentrische, schrullige Schauspielerin, Musikerin, ihre Tochter macht inzwischen, glaube ich, auch Musik und Film und hat den Song Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael, gemacht. Genau. Wie heißt sie denn gerade nochmal? Nina Hagen. Nina Hagen, genau. Nein, ist sie nicht. Oh. Ich will genau sagen, was sie. Also Nina Hagen ist ja in Bundesliga. Sorry. Du, ich habe einfach keine Ahnung, wer irgendwann mal in der Bundesliga gespielt hat, von daher. Ich fand das so großartig, dass die Person in der Fußball-Bundesliga gespielt hat, dass ich diesen Hinweis einfach geben musste, weil er euch sofort in die völlig falsche Richtung gelenkt hat. Ja, der ist doch super. Okay, dann sage ich jetzt Uschi Glas. Nein. Und um es hier nochmal zu droppen, in Nürnberg gibt es einen Sushi-Laden, der heißt Sushi Glas. Das finde ich so doof. Ja. Ich war immer noch nicht drin, der Name ist einfach zu doof. Das stimmt. Ich bin auch Fernsehmoderatorin und ihr kennt mich aus dem Kinderprogramm. Ui. Aktuelles Kinderprogramm? Nee, ich glaube, die Sendung gibt es noch, aber ich bin da nicht mehr dabei. War die bei Wissen macht A mit? Nee, die das Jünger. Klingt die müsste irgendwie sein. Gut. Echt? Das klingt irgendwie gut. Das kenne ich gar nicht. Aber ich weiß leider nicht, wie die gute Frau heißt. Mareike Amado. Hatte ich gehofft. Ja. Mareike Amado. Das ist eine andere Sendung. Ich habe keine Ahnung. Also, weil Ralf Kasper, also den man vielleicht heute auch aus der Sendung mit der Maus kennt, ist so ein bisschen so schwarze Haare und so eine Nerdbrille. Und der moderierte eine ganze Zeit lang mit einer Dame zusammen Wissen macht A. Aber ich habe leider keine Ahnung, wie sie heißt. Also mein 10. Hinweis wäre gewesen, ich arbeitete mit Ralf Kaspers zusammen. Mm, okay, cool. Also ihr habt sie, glaube ich. Also die Dame heißt nein, Shari. Nein, Philipp hat sie. Ich habe echt keine Ahnung. Ah, okay. Okay, du, Namen. Gerade bei Schauspielern bin ich nicht so gut mit dabei. Aber ich habe, also, kennt ihr die Sendung gar nicht? Wissen macht A, kenn nee. Ich. Ja, also Wissen macht A, finde ich, ist eine so großartige Fernsehsendung. Ja, ja. Und ich habe extra nicht Ralf genommen, weil der wäre sofort von euch geraten worden. Und ich dachte aber, sein Co-Host, also die Shari, die fand ich auch großartig. Und eine schwarze Frau im deutschen Kinderfernsehen, ich fand das toll. Deswegen habe ich Shari ausgewählt. Stimmt. Also, aber ja, völlig daneben. Aber ich hoffe mal, dass die gute Frau wirklich, also den Regelbruch jetzt ausmacht und nicht bis zur Ausstrahlung, dass hier noch irgendwas passiert. Weil die brauchen wir noch ein bisschen länger. Also Shari ist 43 Jahre alt, das wäre noch ein Hinweis gewesen von mir. Und ich hätte euch noch erzählt, dass ich in Köln geboren bin. Ja, schwierig. Ich hab jetzt, glaube ich, ein Bild vor Augen, aber auf den Namen wäre ich nie gekommen. Und der Hinweis mit der Bundesliga, war der ist großartig. Aber wir haben ja tatsächlich auch einen Bildungsauftrag, wie ich glauben möchte. Haben wir? Und das ist unbedingt heute. Also wir haben dir zu Genüge wieder nachgekommen mit Kinsey und Co. Wer hat dir den denn gegeben, diesen Auftrag? Dem Kunner sei Behörden. Oma. Dem Kunner sei Mutter. Dein Lehrer in der Grundschule. Ah. Also da erzähle ich doch noch gleich einen Schwank aus meiner Jugend bei der Gelegenheit, die ich die Tage erzählt habe. Und zwar, ich war ein sehr braves Kind. Und, ja, ich weiß, es ist kaum vorstellbar. Auf jeden Fall, allererster Elternabend, erste Klasse. Meine Mama geht hin. Und das Einzige, was die Lehrerin, die Grundschullehrerin zu sagen hat, ja, ist Frau Schmidt, der Dominik, alles gut, alles super, so ungefähr. Aber er steht immer mitten im Unterricht auf, geht komplett über den Klassenraum und gibt dem einen Mädchen ein Bussi. Oh, was? Und dann ist meine Mama nach Hause gekommen, hat gesagt, so ungefähr, ich soll das nicht mehr machen. Und dann habe ich das nie wieder gemacht. Und dann kam der zweite Elternabend. Bist du verheiratet, warst? Und dann hat meine Lehrerin gemeint, Frau Schmidt, so ungefähr ist ja schön, dass er es jetzt nicht mehr macht, aber irgendwie tut es mir auch leid. Oh. Und die ist doch irgendwie süß, die Geschichte, oder? So. Ja. Das ist, glaube ich, die traurigste Geschichte aus der Grundschule, die ich überhaupt jemals gehört habe. Aber ist es nicht ein bisschen bittersweet? Ja. Ja. Also ja. Ich denke mit Freuden an diese Geschichte zurück. Und wollen wir nicht alle... Was wurde aus der Dame, die das Bussi gekriegt hat? Also, das ist immer echt schwierig, wenn man quasi live einladen auf Sendung ist, weil meine Gedanken sind eigentlich immer schmutzig und gemein. Und ich versuche eigentlich gegen meinen natürlichen Reflex anzukämpfen in der quasi... und das ist die unterdrückte Liebe, die aus dem Dominik spricht an dieser Stelle. Ja, wahrscheinlich. Ich bin einfach nur verbittert, Philipp. Nee, der geht's gut. Die hat, ich möchte die Ärzte zitieren. Feige, dreckig und gemein, ja, so müssen Podcaster sein. Ich dachte, Claudi hat einen Schäferhund. Oh Gott. Okay, sie ist also Claudi. Sinne, vielen Dank, Björn. Ja, schöne Grüße an Claudi. Schmerze wird es nicht mehr. Von daher, ich wünsche allen einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht, einen schönen guten Tag auf die Arbeit, egal wo ihr gerade da draußen zuhört. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss und vielen Dank. Philipp, willst du nochmal die Regeln erklären zum Abschied? Oh ja, gern. Ja, sehen Hinweis auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Außer es gibt Gäste, dann gibt es Sonderregeln. La, ciao. La, la, la, la.